Diejenigen, die ihm beigesellen, werden sagen, wenn Allah gewollt hätte, hätten wir ihm nichts beigesellt und auch nicht unsere Väter und wir hätten nichts verboten. Ebenso haben diejenigen vor ihnen ihre Gesandten der Lüge bezichtigt, bis sie unsere Gewalt kosteten. Sag, habt ihr irgendein Wissen, das ihr uns vorbringen könnt? Ihr folgt ja nur Mutmaßungen und ihr stellt nur Schätzungen an.